Erster, das ist ein Gebet von Mose. Herr, du hilfst uns schon immer. Zweiter, es gab noch keine Berge. Es gab noch keine Erde. Aber dich gab es schon, Gott. Dritte, Menschen sterben und werden wieder zu Staub. Du sagst, komm zurück zu mir. Vierter, 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag. Sie gehen schnell vorbei wie die Nacht. Fünfter, das Leben ist wie ein kurzer Schlaf. Es ist wie Gras am Morgen. Sechster, am Morgen ist das Gras grün. Am Abend ist es trocken und tot. Siebter, wir haben Angst vor deinem Zorn. Dein Zorn macht uns sehr schwach. Achter, du siehst alle unsere Fehler. Du siehst auch unsere geheimen Sünden. Neunter, unsere Tage gehen schnell vorbei. Unser Leben ist kurz wie ein Seufzer. Zehnter, wir leben vielleicht 70 Jahre. Das Leben ist oft schwer. Es geht schnell vorbei. Elfter, wer kennt die Kraft von deinem Zorn? Wir haben großen Respekt vor dir. Zwölfter, zeig uns, dass unsere Zeit kurz ist. Dann werden wir klug im Herzen. Dreizehnter, komm zurück zu uns, Jahwe. Sei wieder gut zu deinen Dienern. Vierzehnter, schenk uns jeden Morgen deine Liebe. Dann sind wir immer froh. Fünfzehnter, mach uns jetzt wieder glücklich. Wir hatten lange Zeit viel Unglück. Sechzehnter, zeig uns deine großen Taten. Auch unsere Kinder sollen deine Macht sehen. Siebzehnter, Gott Jahwe soll gut zu uns sein. Er soll unsere Arbeit segnen. Ja, segne unsere Arbeit.